Mechaniker sein Auto poliert. Wenn Rudolf Hess in seiner Zelle musiziert. Wenn sich Ron Nerd Mix mit hübschen Frauen amüsiert. Wenn Josef Beuys mit Studenten diskutiert. Wenn der Backbahn seinen Räumer auskuriert. Melodie. Demokratie, Industrie, Kakophonie, Monotonie, Idiotie, Batterie. Diese Zirkelmelodie. Wenn sich rechtsgelos ein Zimmer möbliert. Wenn Dina Hagen immer das Gesicht verliert. Wenn André Heller sich nicht trainiert. Wenn sich Romiak die Beine rasiert. Wenn Udo Jürgens die Gesellschaft kritisiert. Wenn Josef Neckermann vorbei galoppiert. Diese Zirkelmelodie. Demokratie, Industrie, Kakophonie, Monotonie, Idiotie, Batterie. Diese Zirkelmelodie. Diese Zirkelmelodie. Diese Zirkelmelodie. Diese Zirkelmelodie. Diese Zirkelmelodie. Amambuli. Diese Zirkelmelodie.